schon halb verwest. So gut wie tot. Ich liebe gute Jahrmärkte, genau wie meine alte Mutter. Diese Jongleure sind wirklich einmalig, nicht wahr? Das Volk verabscheut euch, Sire. Ich würde jetzt drinnen verweilen und mich nicht zeigen.